Kundgabe 1064. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.08.1939. Sünde wider den Heiligen Geist. Zuweilen offenbart sich euch der göttliche Geist, und es ist dies wörtlich die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wer sich jedoch wissentlich sträubt dagegen, wer dem Empfangen des heiligsten Wortes wehret und alle geistigen Beziehungen abbrechen will und also sein Herz verschließet gegen jegliche geistige Strömung, der sündigt wider den Heiligen Geist, da er ihn erkannte. Es will sich der Geist aus Gott bemerkbar machen, allen Menschen zum Heil ihrer Seelen, und es soll eine göttliche Gabe mit dankbarem Herzen und freudigem Gemüt empfangen werden. Wer jedoch etwas so wunderbar Gebotenes abweist, kann ewiglich nicht wieder angenommen werden, denn er versündiget sich gegen die ewige Gottheit, indem er ihrem Wirken widerstand. Es weiset der Mensch eine Gnade zurück, die von euch gar nicht in ihrem Wert erfasst werden kann. Doch die göttliche Liebe erkannte einerseits die Notlage der Menschheit und sie ersah andererseits den unendlichen Segen, der daraus entstehen kann, so sich die Menschheit angelegen sein lässt, das Angebot göttlicher Liebe zu nützen und Erleuchtung zu begehren durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Denn es kommt der Geist Gottes zu jedem, der sich dessen würdig macht und erlösend wirken will auf Erden. Gott gibt immer und zu jeder Zeit. Er gibt unbeschränkt, und seine Weisheit wird vermittelt denen, die sich ihm liebend anvertrauen, ihre geistige Armut ihm darstellen und seine Gnade begehren. Und also darf kein Mensch vergeblich bitten, so sein Gebet nur geistiger Nahrung gilt und das Erdenkind wahrhaft unterrichtet sein möchte über Gott und den wahren Erdenlebenszweck. Es enthält der Vater im Himmel keinem seiner Kinder die Wahrheit vor, so diese ernstlich begehrt wird. Und also wird der Geist Gottes herabschweben und das Erdenkind einführen in alles Wissen. Und es muss nun vollgläubig auch davon Kenntnis genommen werden, auf dass die Menschheit sich eingehender befasse und dann entsprechend belehrt werden kann von denen, die also im Wissen stehen und dankend in Empfang nehmen die Äußerungen des göttlichen Geistes. Amen.